Nicht so traurig, nicht so sehr, meine Seele sei betrübt, dass dir Gott Glück, Gut und Ehr nicht so viel wie andern gibt. Nimm für lieb mit deinem Gott, hast du Gott, so hat's nicht Not. Nimm für lieb mit deinem Gott, hast du Gott, so hat's nicht Not. Von schöner Welt und Wollust ab, so ruft ein Schöpfer von den Zinnen der hohen Himmelsburg herab. Zeigt dir Wege und schöne Stege, auf welchen du dich recht kannst laben und alle haben, worinnen deine Seele findet Ruh. Beglückter Stand getreuer Seelen, die Gott allein zu Schatz und Zweck erwählen und nur in Jesus suchen Heil, die Gott zu lieb aus reinem Trieb nach ihres treuen Meisters Rat sich selbst verleugnen in der Tat. Es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sie entbehren den irdischen Tand, was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinem als ihnen nur selber bekannt, was niemand verspüret, was niemand berühret, hat ihre Erlaubnis.